Zeugnis über Thomas von Kempen von Gott an den Propheten Jakob Lorber. Himmelsgaben Band 1. 40.08.20 13-15. So ihr sagt, wie kann da ein 99-facher Segen darin sein? Da sage ich, es werden im Himmel sich die Engel über einen büßenden Sünder 99-mal mehr freuen, als über ebenso viele Gerechte, die da meinen, durch mein Vollwort gerechtfertigt zu sein. Denn das sage ich wahrlich. Luther, Calvin, Melanchthon und andere mehr wiegen nicht ein Johann von Kreuz, noch ein Johann von Gott, noch einen Franziskus, noch einen Thomas von Kempen, noch einen Taulerus, noch eine Theresia und noch viele tausend andere auf. Ja, da hätten die namhaftesten Protestanten noch sehr vieles lernen können. Selbst Swedenborg hat in Rom manches erfahren, was ihm erst die Pforte zum inneren Leben ganz bedeutend zu öffnen geholfen hat. Denn er war einer, der sich aus allem die Quintessenz zu verschaffen wusste und tatsächlich davon den Nutzen zog. Seht, daher geht der Weise in die alte Rumpelkammer und findet da oft große Schätze vom Staube der Zeremonie bedeckt. Den Staub wischt er weg und legt das reine Gold in seine Schatzkammer. Desgleichen tuet auch ihr, denn es steht geschrieben, lasst die Kleinen zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und wer nicht wird gleich ihnen, wird nicht kommen also bald in mein Reich, als bis er wird wie sie, die da nicht grübeln, sondern in der Einfalt den Eltern aufs Wort glauben und danach tun, und selbst, wenn sie durch meine Gnade den Eltern entwachsen sind, noch immer ihr Wort ehren, wenn sie es auch nicht benötigen.